Servus. Boah, Junge, du schon wieder. Hör mal zu, Junge. Langsam reicht's hier. Du hast schon 16 offene Deckel, Leute. Ja, ey, warte doch mal, ja? Okay, ich hab noch Junge, jetzt hörst du mal zu. Das sind 68 Euro bei jedem einzelnen Deckel. Was soll denn der Scheiß jetzt? Mach mal die scheiß Tüte auf. Hier drin wird nicht geraucht. Ey, beruhig dich jetzt mal. Also guck mal. Hier hast du 100, Junge, ja? Das reicht vorne und hinten nicht, du Landrat. Ey, jetzt beruhig dich mal. Streich die 100 und jetzt gib mir erstmal drei kurze Jäger, Alter.